herzlich willkommen zu A, der Kurzfilm von Ach. Wie immer erraten wir eine Person aus der Geschichte, die nicht mehr unter uns weilt. Heute von... Darfst du die Regeln erklären, wenn der Dominik die Hinweise gibt? Das ist ja quasi, das ist ja ein Novum. Haha! Haben wir das schon mal irgendwo geregelt? Steht das irgendwo? Also, Regeln sind da, um gebrochen zu werden, weil ich habe auch mal wieder auf die Regeln geschissen. Nein, 18 ja? Hinweise. 18, nein, nein. 16 DIN A4 Seiten. Die Person lebt noch. Nein, nein, nein, nein. Also, so weit kommt's nicht. Aber ich bin, also ich weiß, wir haben schon 100 Mal gesagt, ich habe Angst, dass ihr es vorzeitig erratet. Aber diesmal ist es so, dass ich fast geneigt bin, es in der Mitte einfach zu sagen, weil der Rest trotzdem noch geil wird. Also ihr werdet 100% einfach aufgrund der besonderen Stellung dieser Person rechtzeitig erfahren. Und das ist im Konzept quasi mit drin. Ich möchte nicht, dass du den Druck so jetzt schon gleich wieder von vornherein neust. Glaub mir, du wirst es schnell wissen. Sehr gut. Erstens, mein Name ist Kurt Cobain. Ulrich Wickert, nee, der lebt doch. Ich weiß nicht. 1992 wurde ich zum Ehrenbürger Berlins ernannt. Noch heute gelte ich weltweit, aber speziell in den USA, als großer Kommunikator. Oh, wie hieß er denn? Ist es die Realperson zu Ziggy Stardust? Wie hieß er denn? David Bowie. Nein. Ist es John F. Kennedy? Nein. Okay, dann nicht. Oh, Hinweis Nummer 2. Juhu. Als Sportkommentator für den Rundfunksender VHO kommentierte ich in auch. Den... Hinweis Nummer 3. Nein, also kommentierte ich in den 1930er Jahren Baseballspiele nur anhand von Tickermeldungen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat einen Ticker gelesen und hat quasi das Live-Kommentar im Radio gemacht. Als ich... Okay. Nee, Rundfunk ist sogar... Mit Fernsehen, ohne Fernsehen? Rundfunk? Ist... Aber ist ja egal. Als ich die Chicago Cubs, ja, also für euch Laien, das ist eine professionelle Baseballmannschaft, ja, bei einer Reise nach Kalifornien als Reporter begleitete, kam ich zu einem Casting in Hollywood. 1937 erhielt ich von Warner Brothers einen 7-Jahres-Vertrag als Schauspieler. Das ist ja auch was, was komplett aus der Mode ist. Früher gab es ja Jahresverträge. Die haben ja wie Profisportler heute, haben die ja über Jahre hinaus Verträge abgeschlossen. Und dann mussten die auch quasi die Rollen, die ihnen angeboten wurden, mussten die spielen. Es sei denn, es waren unglaubliche Megastars. Aber mal blöde Frage, wenn du jetzt sagst, alles klar, von da bis da drehen wir und dann geht's aber drüber hinaus. Was ist dann? Das ist wie eine Armee. Du warst quasi... Du meinst jetzt, wenn das über die 7 Jahre hinausgegangen wäre? Nee. Ich meine sozusagen, wenn du Leute auf Zeit anstellst bei sowas, dann hast du doch immer das Problem, dass die letzte Produktion noch in der Zeit, die muss abgeschlossen sein. Weil was machst du sonst mit jemand? Aber 7 Jahre, ich glaube, du überschätzt massiv, wie lange so ein Film dauert. Nein. Ich kann sagen, wenn in Jahr Nummer 7 noch ein Film gedreht wird und der geht dann über die Zeit hinaus, dann kann der ja sagen, ciao Leute. Ja, könnte er theoretisch das so vorkommen. Ist das jetzt wirklich die wesentliche Frage an dieser Stelle? Hat mich einfach interessiert. Okay, wäre nicht die wichtigere Frage, wurde sein Leben verfilmt? Wow, und das von dir? Keine Ahnung. Was zur Hölle? Wait, what? Drittens, ich arbeitete mir Anfang der 50er Jahre mit Hauptrollen in einigen kleineren Western einen Ruf als James Stewart für Arme. Ich war von 1954 bis 1962 zu dem Gastgeber in 260 Folgen der wöchentlichen Filmserie General Electric Theater zu sehen, benannt nach dem Elektrokonzern General Electric, also GE. Ah, große Überraschung. Wie bei 30 Rock, ja, muss ich immer an Alec Baldwin denken, hervorragend. Als Konzernrepräsentant hielt ich 6 Jahre lang zahlreiche Reden an die Belegschaft. Wow. An die was? Belegschaft, Entschuldigung. An die Belegschaft. 30 Rock müsst ihr übrigens gucken, Weltklasse. Also Alec Baldwin spielt einen Manager bei dem GE-Konzern. Ich glaube, es ist sogar GE in der Sendung, gell? Für den er dann Werbung macht. Immer ja, ich glaube, es ist so. Genau, weil er ist zuständig quasi für die Fernsehsparte, dass quasi dieses Saturday Night Live-Verschnitt produziert wird. Aber gleichzeitig ist er dann zum Beispiel auch immer zuständig für die Produktion von Mikrowellen und sowas. Das ist echt Weltklasse. Aber du kommst drauf. Ich überlege, ob es jetzt immer noch ein Schauspieler ist oder hat er jetzt schon wieder den Beruf gewechselt? Nein, er ist im Moment, er ist Schauspieler, aber er ist nebenbei Markenbotschafter. Markenbotschafter und wird aber dann Konzernrepräsentant, dann ist er quasi eine Art Pressesprecher. Für mich ist gerade die Frage, wird er Präsident der Vereinigten Staaten noch? Vielleicht. Ist es Donald Trump? Nein, der lebt leider noch. Wow! Stand heute? Ah, okay. Möchtest du versuchen zu lösen? Nein, ich bin noch recht blank, glaube ich. Weißt du, bist blank, aber du bist drauf gekommen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten wird? Ja, weil das so das Klischee ist, sozusagen, dass du vom niederen Schauspieler dann bis zum Kultschauspieler dann, keine Ahnung, so ein Ronald Reagan oder sowas wirst. Ich wollte gerade sagen, nein, dann ist es doch Ronald Reagan. Ronald, ich meine, die bleibt ja dann nicht mehr. Das ist so geil. Und das ist nicht genau das, weil ich werde jetzt sehr schnell drauf kommen, da wurde ich Präsident der Vereinigten Staaten und dann wird halt die Auswahl der Menschen ziemlich klein. Aber da hättest du mir bei John F. Kennedy doch schon mal zuzwinkern können, zumindest. Ja, aber ich, also du bist ein schöner Mann, aber ich zwinge dir echt selten zu eigentlich. Das fand ich jetzt ziemlich episch, dass du erraten hast, dass er Präsident wird, aber dann doch eine Weile gebraucht hast, dass es Ronald Reagan ist. So, nichtsdestotrotz, ich habe es ja angeteasert, ich denke, dass der Rest so lustig und interessant ist, dass das noch wert ist zu erzählen. Na dann hau die Fuffis in den Club. Yo, in meiner Zeit bei GE wandelte sich mein politisches Auftreten drastisch. Vorher liberal, sagte ich nun, meine politischen Ansichten haben sich in meiner Zeit als Vorsitzender der Schauspielergewerkschaft geändert. Als anlässlich einer Gewerkschaftssitzung während eines kommunistisch agierten Streiks in Kalifornien ein Funktionär erklärte, er würde die Verfassung der UdSSR derjenigen der USA vorziehen. Ich habe den Anfang vom Satz schon wieder vergessen. Also es hat quasi jemand bei einer Gewerkschaft gesagt, so ungefähr die Verfassung der UdSSR ist besser als die der Amerikaner, und dann hat er, Patriot wie er ist, hat sich gedacht, holla die Waldfee, mit meinem ganzen liberalen Denken, das muss ich mir mal nochmal überlegen, und dann wurde er ziemlich konservativ. Ich lese mir das einmal durch, wie die das machen. Ja. Haben die überhaupt eine Verfassung? Die Amis. Die UdSSR. Ja, die Amis haben die UdSSR. Naja, Jetzertler war es mal nicht mehr so genau, aber die Sowjetunion damals, na echt, doch. Also ich weiß ja nicht, jetzt was wollen wir es mal nicht übertreiben. Was da noch so für Möglichkeiten gibt. So, und jetzt kommt nämlich der krasseste Sprung in der Geschichte von A mit dem sanften Hinweis, was aus ihm geworden ist. Mit der offiziellen Begründung, den kommunistischen Einfluss bekämpfen zu müssen, führte meine Regierung über meine gesamte Amtszeit hinweg diverse Geheimoperationen. Unter anderem einen verdeckten Krieg, also Krieg möchte ich betonen, ja, gegen die Regierung in Nicaragua. Für die von der CIA organisierten Contras wurden ehemalige Mitglieder der gefürchteten Nationalgarde Nicaraguas rekrutiert. Ja. Die Finanzierung erfolgte durch Waffengeschäfte mit dem Iran und Drogengeschäfte. Also die amerikanische Regierung hat quasi Waffen mit dem Iran Waffen verkauft und Drogenhandel betrieben, um diesen geheimen Krieg mit Nicaragua zu unterhalten. Also ich hänge noch ein bisschen an dem geheimen Krieg. Ja. Ist ein Krieg, muss man den nicht erklären, damit es ein Krieg wird? So? Nein, die haben halt unter der Wand so Sabotage und dergleichen. Aber ist das dann ein Krieg? Ist das dann wirklich, erfüllt es die Kriterien für einen Krieg? Um unseren häufig zitiertesten Satz zu bringen, das ist deine Frage? Ja. Okay, dann werde ich ab sofort das Wort Krieg durch Konflikt ersetzen. Der Kontrakonflikt ruinierte die Wirtschaft und die Infrastruktur Nicaraguas, terrorisierte die Bevölkerung und etwa 60.000 Menschen wurden getötet, hauptsächlich Zivilisten. Und lacht dabei. Ja, liebe Leute, deswegen macht man vielleicht auch keinen Schauspieler zum Präsidenten. Das ist schon ein bisschen hart, oder? Ich überlege gerade, wer in Deutschland irgendwo für irgendein Amt kandidiert, der Schauspieler oder Schauspielerin ist. Das ist ein bisschen so, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, jemanden wie Sylvester Stallone oder so zum Präsidenten macht. So, dann stellt man sich vor, dass der sowas macht. Man muss aber mal zur Verteidigung sein, dass der Arnie in Kalifornien scheinbar echt einen guten Job gemacht hat. Ist in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Aber wenn man so an die 80er Jahre Actionfilme denkt und sich dann daraus den Präsidenten, ach, red einfach weiter. Komm. Und um Simpsons zu zitieren, I'm elected to lead, not to read. Ich denke eher, weil ich musste bei dem Punkt hier tatsächlich an diese klassischen 80er Jahre Actionfilme, so Kommando und dergleichen, ja, von Schwarzenegger oder Stallone. Und das ist halt schon krass, dass es halt tatsächlich so war. Ja, aber guck dir auch mal die Filme an, da wird teilweise den freundlichen Rebellen, die sozusagen heute als Terroristen angesehen werden, wurden denen die Waffen runtergeworfen, die machen noch Daumen hoch, während mit dem Hubschrauber der Held vom Film drüber fliegen musste. Du musst Rambo 3 anschauen, da sind die Afghanen auf Seiten von Rambo gegen die Russen. Zu hart. Sechstens, 1981 wurde ein Attentat auf mich verübt. Motiv des psychisch kranken Täters, in die Geschichte einzugehen, finde ich schon mal nicht schlecht, das ist awesome. Gibt schlimmere Motive. Und noch, jetzt wird's aber absurd. Achtung, und noch wichtiger, die von ihm vergötterte Jodie Foster, Schauspielerin des Filmdramas Taxi Driver, zu beeindrucken. Hm. Der hat Jodie Foster in Taxi Driver gesehen, wo sie eine 17-Jährige oder sie spielt eine junge Prostituierte, sie ist irgendwie 15, 16. Ja. Und der war so begeistert von Jodie Foster, dass der die gestalkt hat und letztendlich ein Attentat auf Ronald Reagan verübt hat, um sie zu beeindrucken. Hat's geklappt? Danke der Nachfrage. Eine Kugel traf mich, ich überlebte, musste aber operiert werden. Das weiß ich, aber mich würde eher interessieren, ob das Beeindrucken geklappt hat. Das was? Ja, sie war total begeistert. Ah ja. Ja. Na, beeindruckt hast du nicht unbedingt. Ah. Ich heiratete Jodie Foster und... so, Moment. Also, wo wollen wir stehen geblieben? Jodie ist quasi jetzt total begeistert, weil ihr Schatzi Butzi den Präsidenten assassinated hat. Oh Gott! Also ich dachte, er hat es nicht getan. Er hat eine Kugel hat quasi... ihn getroffen und er muss operiert werden. Ach, den Präsidenten? Das führt zu... Ach, ich dachte, den Attentäter hat... Also nein, den hat tatsächlich, glaube ich, keine einzige Kugel getroffen. Kleines Missverständnis. Ich würde sagen, Reagan hat schneller gezogen. Das wäre auch also geil. Also nochmal. Ja, das war ja schließlich ein, was ein James Stewart für Arme und hat vielen Western mitgespielt. So, also, der Präsident ist jetzt quasi von diesem leicht verrückten Menschen angeschossen worden. Und der heiratet ihn dann? Nein. Ja, auch nicht. Warte, der Präsident heiratet Jodie Foster. So rum. Ja, auch nicht. Das ist, was passiert ist. Alternative History. Siebtens. Trotz meiner Verletzung, eine Schusswunde, verlor ich nicht meinen Humor. Ich sagte zu meiner Ehefrau, Honey, I forgot to duck. Also ich hab vergessen, mich zu ducken. Zu ducken. Und zu den operierenden Ärzten kurz vor der Narkose, please tell me you're all Republicans. Ja. No, Democrats! Und in dem Moment döst er so weg. Achtung, Achtung, Pathos, ja, ich stehe total auf Pathos. Der ausführende Chefarzt Giordano antwortete, we are all Republicans today. Kann jemand die amerikanische Nationalhymne? Das erinnert mich ein bisschen an die, habt ihr zufällig die Netflix-Serie Designated Survivor gesehen? Nein. Das sind auch so lauter so pathetische Reden drin. Ja, und das ist vor allem, weil wir in der Pop-Off-Folge angemerkt haben, ob er denn nicht vieles erfunden hat. Ich frage mich tatsächlich, ob dieser Chefchirurg das wirklich gesagt hat, weil das ist einfach zu krass. We are all Republicans today. Mit der Nationalhymne kann ich die ziemlich so gut wie Krusty. Oh, say, can you see? Bla bla bla. Wahrscheinlich hat er so einen Igel auf dem Arm sitzen gehabt, gleichzeitig der dann losgeflogen ist, als er den Satz gesagt hat, der Chefarzt. Nein, also einen Weißkopfadler, keinen Igel. Ihr zieht das alles ins Lächerliche. Das ist nicht in Ordnung. Der Igel wäre einfach vom Arm geflogen. Oh Mann. Vorbei, beim Operieren mega praktisch schon Igel mit den ganzen Stacheln. Kleine Igel, fliegen die Freiheit. Okay, nein, wir nehmen keine Drogen, falls es. Kurzer Hinweis: Bitte, bitte, bitte, liebe Kinder, wenn ihr einen Igel gefunden habt, der vielleicht jetzt sein Winterquartier aufsucht, nicht aus dem Fenster freilassen. Bitte. Ich distanziere mich von meinem eigenen Podcast. Achtens. 1939 spielte, ich gehe zurück in der Zeit, weil jetzt gleich ist es alles mega connected. 1939 spielte ich einen Secret Service Agenten in dem Film Code of the Secret Service. Dieser Film inspirierte Jerry Parr so sehr, dass er diese Karriere einschlug. Er wurde also quasi Secret Service Agent. Oh. Er war es, der mich in das rettende Auto brachte. Oh, wow. Der Typ, also das waren mehrere Bodyguards, die dabei waren vom Secret Service und derjenige, der ihn quasi ins Auto gerettet hat in letzter Sekunde, bevor mehr Kugeln ihn quasi getroffen hätten, war der, der den Job nur eingeschlagen hat, weil er damals den Film mit Ronald Reagan gesehen hat. Das ist doch nicht wirklich passiert. Der steht sogar auf Wikipedia, das muss stimmen. Oh, entschuldige, dann nehme ich alles zurück. Ja. Wobei, ganz ehrlich, so viel beknacktes Zeug wie im Leben manchmal passiert und wie viele Zufälle es manchmal gibt, glaube ich, das irgendwie, vielleicht dann doch. Ist auch so, dass dieser Jerry Parr danach quasi den Job aufgegeben hat, weil er der Meinung, also es war ein gläubiger Mensch und er war der Meinung, dass quasi Gott, also er seine Erfüllung für Gott erfüllt hat, weil er den Präsidenten gerettet hat und ist dann Pastor geworden. Also er hat dann quasi, ist dann, okay, hat seine Religion. My job is done. Ja, genau. Fand ich irgendwie, das ist glaube ich ein befriedigendes Gefühl, wenn du da so tiefgläubig bist und dann wirklich das Gefühl hast, okay, ich habe meiner Bestimmung Genüge getan. Ja, fand ich schön. Okay, also Reagan überlebt. Neuntens, beim Tontest vor einer Ansprache machte ich den folgenden Witz. Oh ja, oh ja. Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin erfreut, Ihnen heute mitteilen zu können, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, welches Russland für immer für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in 5 Minuten. Außerdem habe ich beschlossen, dass Igel fliegen können. Der hat 1984, wo halt wirklich noch mitten der Kalte Krieg war, hat der bei der Tonaufnahme gesagt, wir bombardieren Russland in 5 Minuten. Ja, und vor allem, das, ich meine, mal ganz ehrlich, da stand halt wirklich alles auf Messerschneide zu dem Zeitpunkt. Kuba-Krise dann ein Stück weit danach war ja dann der erste so richtige Wendepunkt, wo es gesagt hat, jetzt beruhigt sich's mal ein bisschen. Das hat sich alles immer noch höher hochgeschaukelt. Und wenn du den Leuten von damals erzählt hättest, wie heutzutage die politische Stimmung ist, yeah, die würden auch sagen, so was, irgendwie, wir denken drüber nach, irgendwie, dass China wirtschaftlich eine Bedrohung ist und Russland ist so ein Partner für die USA. Hä? Irgendwas ist hier komisch. Ja, ist unglaublich. Aber man muss mal sagen, es war nicht live. Also das ist tatsächlich ein paar Tage später erst rausgekommen, dieser Tonfetzen. Also es war die Gefahr quasi, dass ein Russe das mitbekommt und live reagiert, war nicht gegeben. Ich behaupte mal, er hätte es nicht gesagt, wenn es live gewesen wäre. Und ich behaupte, wenn es Twitter damals schon gegeben hätte, dann wäre die Welt explodiert. Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, sowas generell in so einer Situation zu sagen, du musst doch damit rechnen, dass versehentlich irgendwo ein Kanal offen ist oder irgendwas Dummes passiert. Also, ja, aber das ist doch fahrlässig trotz allem. Du hast mir doch erzählt, wie ihr euch vom Impro bereit macht und irgendwie alles aus dem System erstmal rausquatscht, natürlich, dass ihr keine Hitler aber und Kinder und irgendwas Witze auf der Bühne macht. Genauso ist es doch so. Da macht halt einer dann Spaß, dann hat er das raus. Naja, gut, aber er hat eine ganz andere Verantwortung, wenn hier 1 Million Atombomben auf jeder Seite sind. Einerseits sind wir kein Präsident, sondern einfach eine Comedy-Improv-Group. Und auf der anderen Seite, deswegen machen wir es ja hinter der Bühne, noch bevor wir die Mikros anhaben. Ja, aber das macht man doch bei dem Tontest. Da geht man hin und sagt irgendeinen Quatsch. Dass der überhaupt seinen Tontest selber machen muss, ist die eigentliche Frechheit. Das ist aber echt ein guter Punkt. Falls ihr wirklich, wirklich, wirklich es nicht erraten hättet, hättet ihr es spätestens jetzt erraten. Zehntens. Am 12. Juni 1987 hielt ich vor einem Holzgerüst, welches vor den Sperranlagen der Berliner Mauer am Brandenburger Tor aufgebaut worden war, eine Rede, in welcher ich Gorbatschow aufforderte, die Mauer niederzureißen. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Das ist vollkommen richtig. Es war jetzt wesentlich schöner von dir und es ist tatsächlich ein längeres Zitat, aber ja. Dankeschön. Mr. Gorbatschow, open this gate. Oh. Ja, tear down this wall. Ich dachte, David Hasselhoff hat die Mauer zum Einsturz gebracht. Oh mein Gott, wir sind einer Lüge auf der Spur. So, und wie das weitergeht. Weißt du, was schön ist, habe ich noch ein paar weitere Additional Facts. Er ist der Erste, der tatsächlich eine Richterin am obersten Gerichtshof berufen hat. Also Weibchen, ja, bei aller konservativer Art. Er gehörte zu den wenigen US-Bürgern, nachdem bereits zu ihren Lebzeiten ein US-Kriegsschiff benannt wurde, was halt schon ein bisschen geil ist. Also so insgesamt. Ja, okay. Der Philipp rollt mir den Augen, aber... Nee, ich überlege gerade, ob das eigentlich mal so geil ist, weil wenn so ein Ding untergeht oder so, oder irgendwo in einem Einsatz ist und dann, da wurden 12 Zivilisten getötet durch die USS Reagan, dann ist dein Name ja vielleicht nicht nur in dem positiven Kontext. Okay, dann habe ich noch 2 witzige Fakten, die wirklich indiskutabel witzig sind. Ja, sehr gut. Als er Pelé, der Fußballer, traf, sagte er, hallo, ich bin Ronald Reagan, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Sie müssen sich nicht vorstellen, jeder weiß, wer Pelé ist. Sehr gut. Finde ich halt sehr sympathisch. Gut. Und zurück in die Zukunft. Gibt es einen Witz, dass quasi Marty McFly, er geht zurück ins Jahr 1985 und erfährt quasi, dass Ronald Reagan Präsident ist. Und er sagt, wer ist Präsident? Ronald Reagan? Der Schauspieler? Und Ronald Reagan war im Kino, hat diesen Film angeschaut und hat so gelacht über diese Szene, dass er das komplette Kino quasi den Film hat zurückspulen lassen und die Szene nochmal hat abspulen lassen. Ah ja. Aber wenn ich geilen Hochstatus auch hast mit Halt, Stopp! Spult den ganzen Film nochmal zurück. Los! Spulen Sie die Geschichte zurück. Das wird es heute auch nicht mehr geben, dass der Präsident einfach im Kino hockt wie alle anderen. Und was kaum einer weiß, sein berühmtes Zitat, der Igel ist gelandet. Ja, danke. Heute mal eine etwas andere A-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eagle Power. Tschüss. Ciao. Sehr gut. Der Igel. Vor allem schon die zweite A-Folge, wo der Igel vorkommt. Der Igel. Ja? Der. Oh Mann, ich schmeiß mich weg. Ich habe das getan, was du immer sagst, ich soll's tun. Habe ein neues Projekt dafür genommen. Und hast nicht die 4 eingestellt? Cool. Dann ist die Folge von... Es tut mir sehr leid. Können wir höchstens schauen, was mit Übersprechen noch drauf ist. Oh Mann, was eine... Der